4. Laboom Deluxe. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist FM4 Laboom Deluxe an diesem Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich bin wieder hier im Studio, um unter anderem Gäste zu empfangen. Jawohl, wir haben heute wieder Live-Gäste im Interview und im Mix. Heute kommt die Crew von Grow Records zu uns, um über ihre gerade eben erschienene Label-Retrospektive Grow For It zu berichten. Wir hören ein bisschen uns durch die Platte durch und natürlich gibt es einen gut sortierten Mix von Jerry Meyer von Grow Records. Weiteres, das erste Mal heute hier bei uns in der Sendung, Meli Meko aus Wien. Erzählt ein bisschen was über sich selbst, hat Musik mitgebracht und wird natürlich auch wie immer einen schönen Mix für euch kredenzen, sagt man. Kredenzen. Genau, es gibt natürlich noch viel mehr, was wir im Angebot haben. Darüber erzähle ich ein bisschen später. Der Track, den ich heute für den Anfang hier ausgesucht habe, ist von Köps. Ganz, ganz frisches Material. Und das schöne Stück heißt Unknown Chemical. On the radio. You know what's on now? FM4, Laboom Deluxe. Have a great time. Ja, und was gibt's noch bei uns heute, außer die zwei Live-Gäste? Wir haben heute auch noch Mixes, unter anderem von DJ Halo, der uns einen kurzen, aber sehr knackigen, aufregenden Mix geschickt hat. Da geht's um den Vibe des New Yorker Labels New Blue Records, da könnt ihr drauf gespannt sein. Und etwas später wird's hausig. Und zwar mit Morgan. DJ Morgan hat uns einen hausigen Mix geschickt. Und wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt über die Leute, die hier heute vorkommen, entweder in der Sendung oder auch im Mix, dann geht doch mal auf fm4.orf.de. www.fm4.at und im Programm des heutigen Tages könnt ihr dann schon mal nachschauen. Und wir haben natürlich alle unsere Gäste und alle Leute, die einen Mix hier beisteuern, in diesem Programm heute verlinkt. So sieht's aus. Und Rewind wird es später dann auch geben. Und wir sind für euch da bis 4 Uhr am Morgen. So lang, bis Chad Peterson mit seiner Worldwide Show bei uns hier sozusagen würdig den neuen Tag einleitet. Also viel Spaß heute bei dieser Sendung. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich freue mich auf die heutige Nacht. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich sitze jetzt hier mit unseren Gästen. Und zwar ist es Jerry Meyer from Grow und Johnny von Edition Haberer und von Grow. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Servus. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns lange, bevor wir uns für das Interview jetzt entschlossen haben, lange nicht gesehen. So ist es. Wirklich lange nicht gesehen. Ja, ja. Schön, dich wieder mal zu sehen. Aber auch gibt es einen Anlass, der mich auch wahnsinnig freut, nämlich Grow Records hat sozusagen die, wie nennt man das, die Schleusen geöffnet und hat eine wunderschöne Dreifach-EP herausgebracht auf Vinyl, Grow. Und es ist eine Retrospektive. 1995 ja. bis 2001. Das ist auch schon wieder über 20 Jahre her, 2001. Also es ist ein wirklicher Blick in die Vergangenheit des Labels und vor allen Dingen auch in die Vergangenheit deiner Tätigkeit als Produzent. Absolut, absolut. Es ist jetzt, wenn wir genau sind, ist es eigentlich schon 30 Jahre. Ja. Aber naja, Zeit vergeht. Also auf jeden Fall, genau, 95 ist 30 ja. Jahre. Grow Records in der Form, wie es damals gegründet wurde, gibt es eigentlich so noch? Gute Frage. Also release-technisch haben wir eigentlich seit 2001 nichts mehr veröffentlicht. Mhm. Aber wir haben immer unsere ganzen Side-Projects gehabt und jeder hat für sich weitergearbeitet. Ja. Aber wir sind nach wie vor gut befreundet und alles gut. Ja. Erzähl vielleicht mal ein bisschen Grow Records. Wie gesagt, 95 war ja relativ früh auch in der Phase in Wien mit dabei, wo sich viele Labels gegründet haben. Ja. 93 Cheap Records, G-Stone Recordings, Pomelo, Mego, Grow, was habe ich jetzt von den Größeren noch vergessen? Ja, das sind sich. Ja, das ja, sind ja. eh, aber wie gesagt, so diese, in dieser Phase, wo viele Crews sich zusammengefunden haben und dann eigentlich aus einem, wie soll ich sagen, Kern von Freunden raus so eine Art Produzentenzelle gemacht haben, ja. war ja bei euch auch so vielleicht ein paar Leute, mit denen du damals am meisten zusammengearbeitet hast. Wer war das? Oh, naja, von Grow sind wir natürlich der Martin Retschitzecker. Martin Retschitzecker zum Beispiel, lebt jetzt in Berlin, glaube ich. Lebt in Berlin, der Duke lebt auch in Berlin. Bei Grow hat auch der Elin hat auch Sachen gemacht. Stimmt, DJ Elin. Genau, DJ Sans aus Berlin. Mhm. Hat Sachen gemacht. Ja, also das war sozusagen so die Kreativzelle, denke ich. Das war so die Kreativzelle. Wir haben halt damals ganz viele Sachen unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht. Ja. Also unter dem eigenen Namen sehr selten. Und deswegen schaut es auch aus, als wären da sehr viele Leute involviert gewesen. Ja. Aber das war natürlich nichts von einfach Projektnamen. Aber wem erzähle ich das? Ja von anderen, wem erzähle ich das? Kennt man ja von anderen Labels auch, genau. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen hier, ich habe die Platte in der Hand, es ist ein wirklich wunderschönes Pack, es greift sich gut an, es sind drei 12 Inches drinnen. Und bevor wir jetzt ein bisschen drüber reden, auch wie das entstanden ist, hören wir uns doch vielleicht gleich mal einen Track davon an. Ich glaube, es ist vielleicht sogar der Opener, kann das sein? Ich würde auch sagen, fangen wir gleich mit dem Opener. Mit genau. Feverish von Hi-Lo. Feverish von Hi-Lo und das ist A1 auf dem Grow For It Label Sampler und genau, Hi-Lo mit Feverish. Viel Spaß. Ja, ihr seid immer noch bei FM4 La Boom Deluxe an diesem Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich sitze hier mit Johnny von Edition Havara und Grow und mit Jeremiah von Grow. Und das war der Opener von der großartigen Grow For It Label Compilation, die die Jahre 1995 bis 2001 abdeckt. Und das war Hi-Lo mit Feverish, der Originalmix. Wir haben jetzt off-air schon ein ganz ein bisschen philosophiert, wenn man sich die Sachen anhört. Welches Jahr war das ungefähr, Hi-Lo, Feverish? Ich glaube, das war 99. 99, wenn man sich so diese, wenn man sich die Produktionen von dieser Zeit anhört, und ich bin mir mal ganz sicher, du bist durch sehr viel Material durchgegangen. Oh ja. Oh ja. Was mir immer ein bisschen auffällt, ist ein bisschen die Leichtfüßigkeit teilweise, die man so raushört. Also die Produktion wurde ja teilweise in Studios gemacht, die viel, sagen wir mal, spartanisch auch ausgestattet werden, viel Sampling, 3-4 Geräte und so weiter. Wie war das bei dir? War das bei dir auch eine arge Zeitreise, die Produktionen nochmal so genau zu hören? Ich nehme mal an, du wirst wahrscheinlich auch geremastert haben und so. Es wurde alles geremastert. Es war alles beim Stefan in Berlin, bei Escape Mastering. Mhm. Der hat das alles noch einmal auf State-of-the-Art Lautstärke gebracht, EQ'd. Und ja, es waren sehr viele DATs zum Aufarbeiten. Es waren ungefähr 200 oder so. Für die Leute, die nicht wissen, was ein DAT ist, es ist ein Digital Audio Tape. Das ist eine Kassette. Ein Aufnahmemedium. Die magnetisch aufgenommen hat, aber nicht die Musik, sondern die Daten der Musik. Und warum man das überhaupt gemacht hat früher war, weil das, was davor war, war Band, Kassette. Oder und das hatte natürlich Rauschen. Und war extrem teuer. Und war auch teuer, wenn man es professionell machen wollte. Ja, und oft kaputt. Und dann DAT war das erste sozusagen, wo man sich gedacht hat, wow, Rauschen kein Thema mehr, jetzt sind wir im Studio-Standard. Und das Schlimme dran ist, wir haben auch vorher schon gesprochen, viele von diesen Aufnahmemedien sind nach 30 Jahren einfach schlichtweg schwer zu digitalisieren. Schwer zu digitalisieren. Die Abspielgeräte sind teilweise nicht mehr da. Aber wenn wir das jetzt im Kontext mit einer CD sehen, dann ist das wahrscheinlich 30 Jahre ist eh ganz okay. Ja, das stimmt. CDs gehen ja teilweise schon sogar früher kaputt. Absolut. Vor allen Dingen selbstgebrannte CDs. Ja, ja. Genau. Aber nochmal stilistisch zurückzukommen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie anschaue, so ein bisschen das Tracklisting, sind natürlich viele Produktionen von dir dabei. Du hast damals sozusagen das Studio auch mehr oder weniger, hattest du unter deinen Fittichen? Das Studio, wir hatten zwei Studios, also eins in Wien und eins in Berlin. Mhm. Und sie waren spartanisch. Es war relativ kleines Equipment. Atari, Cubase, 909, 808, Juno 106, Filter. Kleines Setup, aber mehr braucht es nicht. Wie ihr damals angefangen habt, Grow war natürlich damals ein reines Vinyl-Label. Absolut, ja. Weil natürlich sozusagen das war die Zeit, wo man auch noch Vinyls verkaufen konnte. Dieser Sprung, jetzt gibt es die Sachen natürlich digital, möchte ich auch mal sagen. Es gibt dieses wunderschöne Vinyl, was man sich kaufen kann. So im Plattenladen eures Vertrauens in Wien, zum Beispiel im Market. Aber auch natürlich gibt es im Netz zu kaufen. Du kannst wahrscheinlich auf Bandcamp die Platte bestellen. Auf Bandcamp gibt es zu bestellen, genau. Und apropos Bandcamp und die digitale Vertriebswelt, dieser Sprung dann Anfang der 2000er Jahre, hat den Grow eigentlich damals mitgemacht? Wart ihr jemals ein Label, was digital Anfang der 2000er vertreten war? Wir waren in der Konkursmasse. Vertreten? In den diversen Vertrieben waren wir nur in der Konkursmasse vertreten. Also dieses große Vertriebssterben hat euch damals quasi auch klar, voll mit erwischt. Klar. Das war Anfang der Nullerjahre, ist einfach das alles mit der CD und so im Bach runtergegangen. Mhm. Digital hat es dann eigentlich bis jetzt überhaupt nichts gegeben zu kaufen. Mhm. Wir haben weder Streaming-Plattformen und wir machen auch keine Streaming-Plattformen. Mhm. Das ist part of the plan. Und es gibt Vinyl, es gibt die Sachen zu kaufen auf Tracksource, Juno Download oder auf Bandcamp ist natürlich am allerbesten. Da unterstützt man die Künstler am allerbesten. Mhm. Nochmal zurück zu dem Prozess. Ihr habt jetzt diese drei 12 Inches eigentlich gemacht, was ich sehr schön finde, weil es sozusagen viel Vinyl ist für relativ wenig Nummern, was natürlich immer sozusagen besonders luxuriös ist. Und wie ist so die Akzeptanz, eine Dreifachplatte zu kaufen? Das Vinyl ist teuer auch geworden. Es ist natürlich teuer geworden, aber es gab einfach ein paar Titel und da habe ich mir einfach den Platz gelassen, dass das wirklich gut gemastert wird und auch auf richtig fett auf Vinyl gepresst wird, weil es macht keinen Sinn, dass jetzt irgendwie... 4 Nummern auf eine Seite zu pressen. Ja, warum? Ja, ja. Vielleicht noch kurz ein bisschen zu Bandcamp. Die Sachen gibt es jetzt auch auf Bandcamp? Also gibt's, es gibt den kompletten Katalog jetzt von Grow? Noch nicht. Ah, da bin ich dran. Also es wird ab nächstem Jahr wird das dann alles raufgeschaufelt auf Bandcamp. Jetzt gibt es mal die ersten Sachen, ist die Compilation. Und es gibt auch eine 12-Inch dazu noch mit einem sehr lässigen Doc Martin-Remix. Also das gibt's alles auf Bandcamp zu kaufen. Sehr gut. Ich wollte den Johnny noch kurz fragen. Du bist ja durch Edition Haverer zum Beispiel, du bist ja eigentlich der Spezialist, wenn es um Ausgraben von vergangenem Material geht. Bist du ja sozusagen durch deine Goldgräbertätigkeit im Audiobereich, bist du ja eigentlich der Spezialist dafür. Wie siehst du eigentlich jetzt, oftmals wird ja ein bisschen, oder auch zu Recht, etwas verklärt auf die 90er Jahre zurückgeblickt, dort, wo man noch Platten verkaufen konnte und so weiter. Viele Labels aus der Zeit haben, Cheap Records auch zum Beispiel, haben jetzt sozusagen ihre Archive geöffnet. Es gibt sehr, sehr viel jetzt, auch teilweise in besserer Qualität sogar als damals, weil eben von Spezialistinnen und Spezialisten geremastert. Wie siehst du diesen Markt der quasi ehemaligen Vinyl-Only-Labels, die jetzt digital verfügbar sind? Wie appealing ist das jetzt für Leute, die damals nicht dabei waren? Ja, ich glaube, der Sound, speziell von in den 90er Jahren, der Dance-Music-Sound ist unglaublich präsent wieder in den Clubs. Man hört ganze Abende mit 90er House, Tech House Sound, das ist mehr als zurück und präsent. Mhm. Es wird auch massig wieder Vinyl aus der Zeit gekauft, altes Vinyl. Mhm. Und technisch hat sich aber die Zeit natürlich beim Mastern und Ähnlichem weitergedreht. Und es macht total Sinn, den Sound jetzt mit State-of-the-Art-Methoden in die Jetztzeit zu bringen und wieder neu aufzulegen. Ob man das dann als Konsument, als Musikhörer lieber auf Vinyl oder digital hat, ist eigentlich dann eine Sache der Vorliebe, der persönliche. Aber dass der Sound von damals, dass da viel Potenzial ist, das wieder zu verbessern, ist eigentlich vollgegeben. Ja, die Musik wird ja jetzt auch anders rezipiert und auch anders gehört, weil natürlich, wie du schon gesagt hast, durch die technische Weiterentwicklung, das Vinyl klingt heute besser als damals, muss man auch sagen. Viel besser, also die Materialien, aber auch der Umschnittprozess als solcher, der ja in den 90ern so noch so ein bisschen ein Leftover der Musikindustrie der 70er und 80er war. In den 90ern, Anfang der 90er, wurden ja so langsam die Umschneidemaschinen abgebaut, bevor Techno kam und die Leute gesagt haben, Moment, noch nicht wegwerfen, wir pressen noch ein paar Techno-Platten, bevor das in den Container geht. Das war ja so ein bisschen eigentlich das outgoing end der Record-Industry. Jetzt ist es ja ganz andere Vorzeichen. Jetzt sind ja sozusagen wirklich die Spezialisten und Spezialistinnen am Werk, die sagen, wir machen Vinyl. Damit hat sich natürlich auch eine völlig anderes Mindset um Reissues eigentlich auch gebildet, oder? Ja, und auch das, ich würde auch sagen, dass das Publikum sich ein bisschen geändert hat. Früher war Vinyl primär mal ein Digital-Tool in den 90er, 2000er Jahren. Heute würde ich mal sagen, gibt es ganz viele Sammler, die einfach sagen, sie legen Wert auf diesen Vinyl-Sound, sie wollen das zu Hause haben und sie wollen die Musik genauso zu Hause genießen und die bauen sich dann auch ihre Setups zu Hause, ihre aufwendigen Hi-Fi-Setups. Und da geht es dann eigentlich nicht mehr darum, dass die Musik primär für die Clubs eingekauft wird, weil die dafür ist dann vielleicht mittlerweile zum Reisen für die DJs und Ähnliches, sind die Files eigentlich doch ein bisschen praktischer. Ist interessant. Ich würde es gerne noch ein Stückchen hören, aber vorher vielleicht noch, das ist ein guter Gedanke, weil auf der anderen Seite hat sich der Markt ja damit aufgesplittet. Auf der einen Seite hast du sozusagen immer verfügbare digitale Formate, die teilweise nichts kosten oder bis wenig kosten. Kommt darauf an, wie man sozusagen die Musikerinnen und Musiker unterstützen möchte. Und auf der anderen Seite hat man dann durchaus hochwertige, aufwendige Editionen, wo die Leute, die jetzt einmal in unserem Alter sind, 30, 40 plus und darüber hinaus die Kohle auch haben, um zu sagen, cool, ich gehe vielleicht nicht mehr so viel aus, aber ich habe vielleicht zu Hause doch noch ein Setup. Ich mache vielleicht mir auch mal selber ein Tape oder ich lege mir mal eine gute Scheibe von damals auf, um sie zu Hause auf meiner Stereoanlage zu hören. Das ist ja eigentlich sehr gute Nachrichten für Labels, die jetzt wieder auf Qualität setzen, oder? Absolut. Und es kommt ein Aspekt dazu, der damals nicht der Fall war. Das ist Nostalgie. Die Leute kaufen es, weil es Gefühle von damals wieder erwecken, euphorische aus den Clubs. Und diese Nostalgie will auch bedient werden quasi durch diese Reissues. Das ist ein wunderschöner Übung zur nächsten Nummer. Ich seid bei FM4 Labum Deluxe. Ich bin hier mit Jerry Meyer von Grow und mit Johnny von Edition Haverer und von Grow. Und wir skippen uns ein bisschen durch das super luxuriöse Dreifachpack Grow for It, Grow Records 1995 bis 2001. Und es gibt noch ein Stück, was wir uns anhören wollen. Was würdest du denn noch gerne hören? Ich glaube, als nächstes hören wir jetzt mal Sun. Von dir? Von mir. Das ist Jerry Meyer mit Sun vom Sampler Grow for It. Here we go. Oh, Ja, und da trommeln wir uns langsam hinaus. Das ist Sun von Jeremiah, die B1-Seite vom Grow For It Label Showcase Sampler, der die Zeit von 1995 bis 2001 hier ganz großartig in einem Dreifach-Vinyl abdeckt. Hinten ist auch das DAT drauf auf einem Artwork, finde ich ganz gut. Also ich bin mir mal sicher, du hast so einige DATs verwurstelt und wieder ausgewurstelt. Das ist sogar das Original-DAT von der ersten Grow. Ah, sehr gut. Ja. Schön beschriftet, handschriftlich. Alles schön beschriftet. Genau, das ist das Wichtigste. Logistisch perfekt. Genau. Apropos, warst du da immer sehr genau mit deinem Archiv? Weil das Archiv ist ja sozusagen das Kapital des Labels, ist ja das Archiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich schon, aber es ist halt im Endeffekt alles in einer Kiste gelandet. Ja. Aber ich habe fast alles wieder gefunden. Mhm. Die letzten Sachen waren dann im Mai 25, wie ich in Berlin war, habe ich die letzten DATs gefunden von Martin und Duke. Ah, die waren noch dazu verteilt, ne? Ja, die waren auf zwei, Berlin und Wien verteilt. Ja. Im Endeffekt habe ich eigentlich, ich habe alles gefunden, ja. Sehr gut. Jetzt ist natürlich das quasi ein Ausschnitt aus eurer Label-History. Wie viele Releases gab es denn eigentlich insgesamt bis 2000, also an Katalognummern bis 2001? Insgesamt gab es jetzt mit der Compilation 34 Releases. Okay, auch ja, über 30. Über 30, genau. Und ja, das ist jetzt 34 und 33 sind jetzt neu rausgekommen. Also 32 waren es bis 2001. Mhm. Das bedeutet, es gäbe sozusagen auch noch Potenzial, auch noch mal was anderes auszugraben oder noch Sachen absolut, vielleicht mal absolut. Remix machen zu lassen hier und da von irgendeinem Classic? Absolut. Es gab jetzt auch einen Remix von Doc Martin, der ist jetzt gerade auf der 12-Inch gelandet, von Moves. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber es gibt Material genug und es gibt auch noch die Originalfiles von ganz vielen Nummern, wo man einen Remix machen könnte. Schauen wir mal. Jetzt Step by Step. Und das würde mich auch noch interessieren, einfach technisch, also als Einzelspuren, bist du so weit gegangen, sogar noch irgendwo Einzelspuren auszugraben? Gibt es sowas? Oder ist es immer nur so, die Nummern, die du hast, die gibt's und damit muss man dann sozusagen... Okay, es gibt eine Geschichte dazu. Es gibt auf Grow 7 gibt es einen Titel, der heißt Dope Eyes. Der ist auch hier auf dem Album oben. Mhm. Und der ist im Original auf Guidance Recordings in Chicago rausgekommen. Mhm. François Kevorkian hat sich dann bei Guidance gemeldet und hat dort angefragt, er möchte einen Remix machen von der Nummer, weil er spielt sie bei Body and Soul, klassische New York Clubnacht. Spielt er sie rauf und runter, er würde gerne einen Remix machen. Ich habe dann, sie haben mich angerufen aus Chicago, François Kevorkian. Guter Anruf. Halleluja. Ne? Halleluja. Ja. Ich habe dann alle Remix-Files aufgenommen, einzeln ihm geschickt. Das Problem war nur, der Remix ist nie passiert oder nie rausgekommen. Und ich habe ihn vor einem halben Jahr kontaktiert. Ja. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte gern das DAT wieder haben. Die Einzelspuren, es wäre wirklich super, super, wenn er sie finden würde. Er hat gesagt, er schaut nach. Vielleicht, okay. Ein Cliffhanger jetzt für uns hier. Ja, das ist ja ein Cliffhanger. Ich meine, wenn auf der anderen Seite, jetzt wäre vielleicht auch ein guter Termin für ihn, den Remix endlich zu machen. Oh yeah. Oh yeah. Da würde ich dranbleiben, sagen wir mal so. Nein. Da würde ich dranbleiben. Speziell mit der Geschichte von François Kay. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Ash for the Simpsons, solid. Ja, und viel mehr. Ja. Das ist halt doch ein wahnsinnig schöner Cliffhanger. Ich würde mal sagen, wenn es neues Material gibt, kommt ihr einfach wieder. Und sowieso immer wieder gern gesehen, auch als Gast für einen Mix. Denn du hast uns natürlich jetzt hier auch einen Mix zu bieten. Wird aber nicht nur Grow-Material sein, ist ein quasi Contemporary Mix von dem, was du momentan so auflegst. Genau, es ist ein Contemporary Mix von dem, was mir gerade gefällt, aber auch natürlich mit Grow-Kontext. So ist es. Und wir haben natürlich alles zu der Compilation, zu Grow verlinkt bei uns. Schaut doch mal rein auf fm4.orf.at. Da werdet ihr weitergeleitet zu allen relevanten Punkten, auf denen ihr vielleicht dann auch das Album erstehen könnt oder digital euch durchhören oder runterladen könnt. Es gibt natürlich auch eine Playlist dann zum Mix. Ich sage jetzt momentan mal danke, wir hören uns zum Schluss noch ein Stück an. Du hast noch ein drittes Stück mitgebracht von der Compilation. Was ist das? Genau, das ist wieder von mir. Das ist Only Dubbin on my 808. Only Dubby nochmal 808. Und ich nehme mal an, man hört nur 808. Man hört nur 808. Ja, genau. Okay, ja, dann sage ich mal, Jeremiah und Johnny, vielen, vielen Dank. Wir sagen danke. Danke für die Einladung. Danke fürs Vorbeikommen. Und Leute, bleibt dran. Jetzt hier noch Jeremiah, Only Dubbin on my 808 vom aktuellen Sampler Grow for It. Und im Anschluss dann nicht weglaufen bei uns hier eine knappe Stunde DJ Jeremiah in the Mix. Und natürlich die Playlist gibt es bei uns wie immer zum Anschauen, Nachmixen und Nachhören auf fm4.orf.at. Musik.